Es ist tatsächlich so, dass dieses Thema Kolonialismus mehr oder weniger überhaupt nicht präsent war. Auch in der lokalen Geschichtsforschung so gut wie nie ein Thema war. Und als ich gefragt wurde von Markus, ob ich mir vorstellen könnte, heute etwas zu sagen oder zu diesem Anlass was zu sagen, habe ich natürlich mal geguckt, was haben wir denn bei uns im Archiv? Und das möchte ich nicht vorenthalten. Das ist sozusagen die einzigste Sammelmappe, die sich bei uns in den Beständen befindet, in der Sammlung Vereine. Und die heißt Deutsche Kolonialgesellschaft und Reichskolonialbund. Aber keine Angst, ich lese jetzt nicht vor, was in dieser Mappe enthalten ist, sondern dank dieser tollen Liste, die wäre, also hätte ich heute richtig Probleme gehabt, weil über das, was diese chronologische Auflistung und diese verschiedenen Themenbereiche, die er im Zusammenhang mit seinen Recherchen zu Dortmund auch für Hamm festgehalten hat, vieles ist aus dieser speziellen Zeitschrift Heimat und Kolonien entnommen, wäre, da hätte ich sozusagen so gut wie gar nichts sagen können. Und also Maria Perrefort und ich sind da durchaus sehr dankbar dafür. Dann habe ich natürlich weitergeguckt. Wir haben ja ein Archivverzeichnungsprogramm und habe da nach gewissen Stichworten gesucht. Zuerst fing ich dann mit Kolonien an. Unter diesem Begriff tauchten überwiegend nur dieses Thema der Arbeiterkolonien, dieser Siedlungen hier in Hamm auf, aber natürlich nichts zu den Kolonien in überseeischen Staaten weltweit gesehen. Über ein Brainstorming kommt man natürlich auch zu vielen anderen Begriffen wie Kolonialwahn, Kolonialgesellschaft, aber auch die Schutzkolonien, Schutzgebiete des Deutschen Reiches. Und ich habe jetzt für heute mal kurz notiert, was im Meyers großen Konversationslexikon in der Ausgabe von 1904 drinsteht zu den Kolonien. Dort wird das so definiert: Kolonien sind im Allgemeinen zusammenhängende Ansiedlungen, besonders solche, deren Angehörige, in Klammer Kolonisten, von lateinisch colonus, Feldhauer oder Ansiedler, sei es aufgrund staatlichen Schutzes durch das Mutterland oder durch eigene freie Betätigung ihrer sozialen Lebenskraft, ihrer Stammeseigentümlichkeiten, Sitten, Gebräuche und so weiter, außerhalb des eigenen Volkstums oder Staatswesens, unter Festhaltung des überlieferten nationalen und politischen Zusammenhangs bewahren. Ich versuche doch das mal festzuhalten, weil ich Schwierigkeiten habe, das zu lesen, wenn ich meine Brille etwas verdicke. Kleinen Moment. Ja, und dann taucht natürlich auch der Begriff Kolonialwahn auf. Es handelt sich hierbei besonders aus den Tropen eingeführte Waren wie Zucker, zum Unterschied zum Rübenzucker, der natürlich hier gewonnen worden ist, auch Kolonialzucker genannt, Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze, Reis und bisweilen auch Rohstoffe für die Industrie wie Baumwolle, Kautschuk, Farbhölzer und anderes. Bei dem heutigen Abend, das ist wirklich nur ein kleiner Auftakt oder ein Anriss zu Spuren des Kolonialismus in der Hammer Bevölkerung und in der Gesellschaft hier. Und deswegen beschränke ich mich jetzt heute Abend auf zwei Bereiche. Das ist einmal die Abteilung des Deutschen, hier in Hamm, des Deutschen Kolonialbundes, einschließlich der etwas später gegründeten des Frauenbundes hier in Hamm. Und dann finde ich das auch sehr interessant, Bereiche, inwieweit dieses Thema Kolonialismus oder die Besiedlung von den deutschen Schutzgebieten, einschließlich die Deutschen eine andere Wertigkeit gegenüber eingenommen haben als zu den Einwohnern, die leicht immer als exotisch und minderwertig, also teilweise gar nicht als Menschen wahrgenommen worden sind, in den Schulen hier in Hamm. Und da führe ich ein Beispiel an, das Realgymnasiums, was sich übrigens in dem Gebäude befand, wo zuletzt die Volkshochschule also drin war. Hohenstraße, ja. In der Hohenstraße, ja. Genau. Ja, ich werde, ich weiß, ich habe gewisse Spuren auch gefunden im Zusammenhang mit Missionaren aus Hamm, die in Südwestafrika und Ostafrika unterwegs waren, teilweise auch in Ostasien. Und eben auch Soldaten, die aus Hamm gekommen sind und bei kriegerischen Auseinandersetzungen beispielsweise auch gegen die Hereros gekämpft haben. Das lasse ich bewusst weg, weil ich dazu noch viel zu wenig gefunden habe oder das wäre nicht richtig, was ich jetzt heute darstellen könnte. Ich steige erstmal ein zu dem Kolonialwahn. Können Sie das erkennen, was Sie hier sehen? Das ist jetzt die Seite Kolonial- und Spezereihändler in Hamm, abgedruckt in dem ersten gedruckten Adressbuch der Stadt Hamm von 1886. Und Sie können sehen, dass es en gros 7 Händler aufgeführt sind und en Detail 89. Das ist eine beachtliche Menge, die Sie hier sehen können. Und zur besseren Anschaulichkeit zeige ich auch noch einige Anzeigen in dieser Zeitung, weil man da durchaus dieses Spektrum auch sehen kann. Sie sehen hier einmal die Anzeige von F.W. Friedrich Wilhelm Jürgens, der an der Friedrichstraße, Ecke Mittelstraße, einen Kolonialwaren, eine Südfrüchte- und Landesproduktenhandlung betrieben hat. Umgekehrt, also von Wilhelm Plenz Junior am Südentor, Kolonialwaren, Zigarren und Tabake und ganz rechts von Ihnen Wilhelm Jäger mit den Kolonialwaren und der Weinhandlung. Darüber hinaus gibt es auch die Kombination, jemand, der Porzellanwaren, Keramikprodukte und Spielwaren anbietet oder jemand, der Farben und Lacke anbietet und eben auch Kolonialwaren. Hierbei dürfte es sich dann weniger um Lebensmittel oder Genussprodukte handeln, sondern um andere Rohstoffe, die eben auch verkauft worden sind und die man eben eingeführt hat. Ein etwas jüngeres Beispiel ist die Kolonialwarenhandlung und Kaffeerösterei von Josef Mersch an der Hohenstraße 9. Es gab also auch Neugründungen, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die auch versucht haben, größere Lager aufzubauen und eben jetzt nicht oder sich wirklich spezialisiert haben auf den Verkauf von den sogenannten Kolonialwaren. Und Sie sehen hier rechts, so sah das Gebäude aus und links ist eben ein Schreiben, das ist mir jetzt zu klein, in dem eben etwas, also in Bezug, dass er eine Baugenehmigung erhält für dieses Gebäude, weil er das umbauen musste, um eben entsprechend einen anderen Lagerraum für diese speziellen Produkte zu bekommen. Ja. Bei dem Namen Edeka verbinden sich ja durchaus auch alle etwas. Also ursprünglich ist das eine Genossenschaft, die 1898 gegründet wurde durch 21 Kaufleute aus dem Deutschen Reich. Und Edeka steht ursprünglich für die Abkürzung Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin. Und es sind auch bei diesen Großhandlungen durchaus auch größere Genossenschaften entstanden, die letztendlich dadurch auch gewährleisten konnten, dass sie gezielte Produkte einwerben konnten, aufkaufen konnten. Das ist aber auch eine Spur, die hier für Hamm auch nochmal nachgegangen werden kann, inwieweit auch aus der Hammer Kaufmannschaft Verbünde gebildet worden sind, um direkt aus den Kolonien, also die dorthin gefahren sind, Verkaufsbeziehungen oder Warenbeziehungen aufgebaut haben, um diese hier anzubieten oder ob das zentral über die Handwerkskammern bzw. diese Kammern umgesetzt worden ist. Am 6. Dezember 1882 wurde in Frankfurt am Main unter der Leitung von Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langenburg der Deutsche Kolonialverein gegründet. Er hatte zum Ziel, dass auch Deutschland eigene Kolonien erhalten sollte, beispielsweise um neuen Lebensraum für die deutsche Bevölkerung und neue Absatzmärkte zu schaffen und Rohstoffe für die heimische Wirtschaft beziehen zu können. Auch Hammer Bürger wie der Kaufmann Louis Uhlendorf, der Gerichtsreferendar R. Passow und die Stadtgemeinde Hamm wurden Mitglied des Deutschen Kolonialvereins. Im Jahre 1884 war der eigentliche Beginn der deutschen Kolonialerwerbungen unter Kaiser Wilhelm, zunächst unter Kaiser Wilhelm I., später natürlich groß ausgebaut unter Wilhelm II. Zunächst wurden die vom Kaufmann Adolf Lüderitz erworbenen Besitzungen im April 1884 als Deutsch-Südwestafrika unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. Im Juli folgten das Togoland und die Besitzung von Adolf Woehrmann in Kamerun. Im November der Nordosten von Neuguinea, auch als Kaiser-Wilhelms-Land bezeichnet, und die vorgelagerten Inseln Bismarck-Archipel. Am 19. Dezember 1887 fusionierten der Deutsche Kolonialverein und die Gesellschaft für deutsche Kolonisation zur Deutschen Kolonialgesellschaft mit Sitz in Berlin. Diese setzte sich zum Ziel, den kolonialen Gedanken in der deutschen Gesellschaft zu verbreiten und trat für eine expansive Kolonialpolitik, für die Absicherung der bestehenden deutschen Kolonien sowie die Stärkung ihrer wirtschaftlichen Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung ein. Die Tätigkeit galt sowohl der Kolonialpropaganda als auch der praktischen Arbeit in den Kolonien. Die bis 1914 auf 43.000 Personen angestiegenen Mitglieder kamen vornehmlich aus dem gehobenen Mittelstand, aber auch eine große Zahl Schwerindustrieller, Großbankiers, anderer Vertreter der Großindustrie. Des Hochadels, Adels wie auch des Beamtentums gehörten dieser Kolonialgesellschaft an. Ein bisschen anders verhielt sich das hier in Hamm. Also 1800. Bitte? Der große, weniger Adel und weniger Großindustrielle, aber Bürgertum oder gehobenes Bürgertum und Juristen, Beamten gab es natürlich schon. Also wie gesagt, am 19. Dezember 1887 wird die Deutsche Kolonialgesellschaft gegründet. Knapp eineinhalb Monate später wurde in Hamm am 6. Februar 1888 eine Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft im kleinen Saal des Hotels und Restaurants Graf von der Mark, Sie sehen es hier am Marktplatz, gegründet. Ich zitiere jetzt aus dem Bericht in der Tagespresse: Nachdem Herr Professor Dr. Heräus die Erschienenen begrüßt, wies Herr Dr. Lange kurz auf die Wichtigkeit der kolonialen Bestrebungen und speziell auf den Nutzen der Abteilungen für das Ganze wie für den Einzelnen hin, und forderte zur sofortigen Bildung der Abteilung Hamm auf. Der Vorschlag wurde von den Anwesenden angenommen. Zum Vorsitzenden wurde Senatspräsident von Kolditz, der war also Senatspräsident am Oberlandesgericht, und als sein Stellvertreter Professor Dr. Karl Heräus, der seit November 1857 Lehrer am Gymnasium Hamonense war, gewählt. Zum Schriftführer wurde Dr. Edmund Lange, der seit 1887 wissenschaftlicher Hilfslehrer am Gymnasium Hamonense war, gewählt, und als Kassenwart der Buchhändler Emil Griebsch. Emil Griebsch taucht immer mal wieder auf, aber, also das habe ich jetzt keine Beispiele dafür jetzt aufgenommen, aber Emil Griebsch war offenbar Geschäftsmann durch und durch. Der war ja nicht nur Buchhändler, sondern später auch Verleger der Tageszeitung hier. Und er nutzte natürlich auch, um als Buchhändler Literatur über Kolonien und wie kann ich sozusagen auswandern und da auch eine Arbeit finden. Und gleichzeitig Kartenmaterial hat er verlegt und hat sozusagen nebenbei noch ein gutes Geschäft gemacht. Die Hammer Abteilung führte regelmäßig, also Sie sehen auch hier, das ist, so sah ja eben im etwas fortgeschriebenen Alter aus, das ist Emil Griebsch. Und die Hammer Abteilung führte also regelmäßig Vortragsabende aus, einige wenige Kolonialausstellungen, und die im Laufe der Jahre immer mehr Interesse an der Bevölkerung fanden. Anfangs war es durchaus so, wenn also berichtet wurde über einen Vortrag, dass dann leider unter geringer Teilnahme, das änderte sich aber so im ausgehenden 19. Jahrhundert und vor allem auch seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe jetzt einer dieser Vorträge mal als Beispiel angeführt, und zwar das ist der Vortrag des Afrika-Reisenden Paul Reichert. Sie sehen ihn rechts hier, wie er klassisch Tropenhelm, diesen Spieß und ein Gewehr steht. Und er hielt diesen Vortrag in der Harmonie am Nordenwall. Und das Thema war seine Reise von Bagwoyo ins Innere von Zentralafrika nach dem Kupferlande Katanga. Paul Reichert war ein deutscher Afrika-Forscher und machte unter anderem zusammen mit dem Zoologen Böhm Landerwerbung in Afrika im Rahmen seiner Forschungsreisen. Unter anderem hat er, also 5 Jahre bevor er jetzt in Hamm diesen Vortrag hielt, 1884 die Kupferlagerstätte in Katanga gefunden und natürlich auch entsprechend wirtschaftlich genutzt, beziehungsweise auch eben an bestimmte Behörden zur Nutzung weitergegeben. Weitere Beispiele sind, das ist hier nochmal ein Blick in die Säle der Harmonie am Nordenwall. Oder auch hier gibt es also weitere Hinweise zu 2 Vorträgen des wissenschaftlichen Hilfslehrers Dr. Edmund Lange, einmal am 10.10.1889 zum Thema über den gegenwärtigen Stand der gesamten deutschen Kolonialbewegung und am 6. Dezember des gleichen Jahres zu dem Thema die gegenwärtige Lage der deutschen Kolonialpolitik, die Kulturfragen. Wenn man also diese Berichte, also in der Zeitung gibt es immer sehr, sehr ausführliche Berichte über diese Vorträge, und ich habe das jetzt aufgrund der Kürze der Zeit heute jetzt kaum Zitate jetzt mitgenommen, aber es wird schon sehr deutlich, wie, also gerade jetzt in dem Vortrag über die Kulturfragen, wie die einheimischen Menschen in den Kolonien wahrgenommen werden aus Sicht der Europäer und insbesondere aus Sicht eines Deutschen. Edmund Lange hat dann im Oktober 1890 den Schuldienst quittiert und war dann als Redakteur bei der Deutschen Warte in Berlin, das ist eine Berliner Tageszeitung, fing er an, und ab 1892 wurde er Bibliothekar in Greifswald. Im April 1897 gibt es einen Bericht, dass also die Hammer Abteilung neu gebildet worden wäre, wobei ich nichts gefunden habe, dass es da irgendwelche Probleme gab. Ich weiß nur, dass Anfang der 1890er Jahre einige, die eben sehr aktiv im Vorstand waren, dieser Mitglieder verstorben sind. Das führt natürlich auch immer erstmal zu Problemen, wer übernimmt bestimmte Ämter, und deswegen kam es zu dieser vermeintlichen Neubildung der Hammer Abteilung, und diese bestand aus 36 Mitgliedern, und zum Vorsitzenden wurde jetzt der Direktor des Gymnasiums Hammonense gewählt, und zwar Professor Dr. Friedrich Benecke. Sein zweiter Vorsitzender und Schriftführer, das wurde Justizrat und Rechtsanwalt Ludwig Schulte, und Emil Grietsch blieb weiterhin Schatzmeister. Da in den Adressbüchern der Stadt Hamm die Deutsche Kolonialgesellschaft erst seit der Ausgabe 1910 aufgeführt wird, weiß man leider nicht genau, wann Rechtsanwalt Dr. Paul Herr den Vorsitz übernommen hatte. Bekannt ist, dass er 1906 von Köslin nach Hamm gezogen ist und hier als Jurist tätig war und auch bereits in Köslin im Vorstand der dortigen Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft aktiv war. Er hat dieses Amt als Vorsitzender bis mindestens 1933 ausgeübt. Und jetzt machen wir einen kleinen Bruch und springen jetzt einmal rüber zum Mumie. Moment.